Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochbrisante, hochintellektuelle, hochgeniale Themen vorbereitet. Und dieses Mal soll sich alles um so ein bisschen Podcasting drehen, um das Automatisieren eines Audio-Podcasts unter anderem, wie ich es jetzt hier gemacht habe, am besten Beispiel also. Außerdem habe ich natürlich auch ein hochbrisantes Thema der letzten Woche. Ich habe ja so ein bisschen über Urheberrecht gerantet und so ein bisschen Dampf abgelassen, was Immaterialgut angeht und das Urheberrecht im Allgemeinen. Und das hat leider nicht aufgehört, die Diskussion, oder zum Glück hat die Diskussion nicht aufgehört. Und es gibt jetzt einige weitere Kampagnen, die gestartet sind und von denen ich so ein bisschen berichten möchte. Und vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt aufgreifen möchte. Aber das Hauptthema jetzt zu diesem Osterspezial soll es sich alles um Podcasten drehen. Ich habe mich ja vor kurzem entschlossen umzuziehen, beziehungsweise ich hatte vor umzuziehen, habe dann alles schon eingepackt. Jetzt hat sich einiges irgendwie verzögert und verzögert sich so ein bisschen, passiert halt. Und jetzt habe ich die Sachen, gerade mein Audio-Equipment für die Aufnahme. Ich habe ja normalerweise so einen Hardware-Mixer, wo ich dann mein Mikrofon anschließe und wo ich dann auf der Input-Seite meinen Rechner anschließe und am Rechner dann Sounds abspiele, beispielsweise dieses Intro-Sound, was ihr jetzt gerade gehört habt. Und damit nehme ich normalerweise meinen Podcast in einem Take, in einem Atemzug im Grunde genommen auf. Das klappt natürlich, weil man das lange geübt hat, dann quatscht man nicht so viel Blödsinn und dann klappt das auch. Und dadurch habe ich natürlich dann auch, dadurch, dass ich Beiträge nicht einzeln irgendwie vorbereiten muss und einsprechen muss und so, habe ich natürlich ein bisschen Zeit gespart und das habe ich mir jetzt gedacht, das kann man jetzt doch auch noch machen, wenn man das an einem normalen Laptop aufnimmt, so wie ich das jetzt momentan mache, das hört man vielleicht auch. Und habe mir dann gedacht, okay, den Trick über Puls Audio zwei virtuelle Geräte zu erstellen, ein Gerät, das genutzt wird, um halt eben als Aufnahmegerät zu dienen, um halt die Ausgabe eines auf dem Rechner abgespielten Tones aufzunehmen und das andere virtuelle Gerät beziehungsweise ein weiteres Gerät, mein Headset im Grunde genommen auch noch aufzunehmen. Also ein virtuelles Gerät, was von zwei Quellen im Grunde genommen aufnehmen kann. Also habe ich mir meinen virtuellen Mixer im Grunde genommen gebastelt mit Puls Audio. Das ist ja schön, aber es war immer eine Post-Production nötig, weil eben dieses Audio-Setup halt nicht so funktioniert. Beispielsweise mein Mikrofon, was ich hier habe, mein Headset, was ich hier habe, ist so ein billig 15-Euro-Headset oder sowas. Und das nimmt halt zu leise auf, ganz einfach. Und da muss einfach entweder durch einen Normalisierer oder mithilfe eines Kompressors, wenn man da die richtigen Einstellungen rausgefunden hat, kann man halt eben leise und laute Töne miteinander kombinieren, sodass dann jetzt zum Beispiel das Intro und meine Stimme dann ungefähr die gleiche Lautstärke haben. Damit ich das nicht anpassen muss, habe ich das immer durch einen Kompressor gejagt bei Audacity. Zumindest ging das relativ gut und ich dachte mir, es muss doch eine Möglichkeit geben, ähnlich wie meinem Hardware-Mixer, wo das ja quasi schon eingebaut ist, die Verstärkung des Mikrofons oder wo ich das einstellen kann, wie stark das Mikrofon sein soll, dann muss es doch auch eine Möglichkeit geben, das jetzt hier auch per Software zu lösen. Und da habe ich jetzt ein bisschen was rumgebastelt und kam dann irgendwie auf die Idee, okay, SOX kann man hier mal ausprobieren, das ist das Audio-Toolkit unter Linux. Und SOX hat halt eben die Möglichkeit, eine Vielzahl von Effekten direkt auf eine Audiodatei anzuwenden und eine neue Audiodatei hineinzuschreiben. Aber weil SOX ja auch ein kommandozeilenbasierendes Tool ist und Linux oder Unix im Allgemeinen sehr, sehr geil ist, was das Zusammenpappen von Kommandozeilen-Tools angeht, habe ich mir gedacht, okay, das kann jetzt hier nicht enden. Ich will das noch ein bisschen weiter automatisieren. Mein Ziel war es also, mit Hilfe von ganz normalen primitiven, meistens jedenfalls bei Linux direkt ausgelieferten oder bei den meisten Linux-Distributionen direkt ausgelieferten Programmen, wie eben Pulse Audio oder R-Record und SOX und LAME und OGG Encode, ist quasi so zu schaffen, dass ich eine Audiodatei mit R-Record direkt aufnehme oder dass ich direkt was aufnehme und das dann direkt in zwei Dateien gleichzeitig geschrieben werde, während ich hier spreche. wird also eine MP3 oder soll eine MP3-Datei erzeugt werden und gleichzeitig eine OGG-Datei mit gleichem Inhalt bereits direkt vorbereitet halt für die Show, sodass, wenn ich jetzt auf Stopp drücke, ich dann quasi schon zwei fertige Dateien habe, die ich nur noch hochladen muss oder beziehungsweise taggen und dann hochladen muss, wobei man das Taggen natürlich auch eventuell automatisieren kann. Das war so meine Haupt- oder Grundidee und ich habe es ja nach einer Stunde Suchen und Ausprobieren tatsächlich auch geschafft, mit Hilfe der Kommandozeile und mit Hilfe von Pipes, also diesem Pipe-Symbol, aber auch mit einer FIFO, also einer Pipe mit Namen im Grunde genommen. Man kann auf Unix-Systemen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, mit MK-FIFO eine Pipe anlegen, die eben einen Namen hat, also im Grunde genommen im Dateimanager als Datei angezeigt wird und dann halt auch angesprochen werden kann wie eine ganz normale Datei von den verschiedenen Programmen. Und das ist halt der Trick, den ich hier verwende. Und ich kann, um das mal ein bisschen zu erklären, öffne ich mal erstmal mein kleines Skript, weil aus dem Kopf weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil das sehr, sehr lang ist. Ihr werdet das Skript ja dann auch sehen. Und ich sehr, sehr viel Zeit gebraucht habe tatsächlich, also eine Stunde ungefähr gebraucht habe, um das Ganze rauszukriegen. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie heißt das Skript. Wie habe ich es genannt? Ich habe es, glaube ich, TechView irgendwas genannt. Genau, TechView Record habe ich es genannt. Gut, fangen wir mal mit dem Anfang, mit dem Einfachen an. Ich nehme, ich habe es ja bereits gesagt, über Puls Audio habe ich mein Mixing eingestellt. Ich nehme allerdings mit A-Record, also dem ALSA Record Tool, auf, weil das am besten geklappt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit PAR-Record auch so gut klappt, weil ich den, das, was ich aufnehmen möchte, also mein Ton jetzt, den einfach umleiten möchte in SOX, also direkt reinleiten möchte. Dazu nehme ich halt PAR-Record-D, das Device nehme ich da Puls und sage als Format das DAT-Format, also F-F-DAT und gebe das dann halt aus in die ganz normale Shell als Pipe, also mit dem Minus-Symbol kann man das dann ausgeben in die Shell und leite das dann in SOX rein. SOX nimmt sich das Ganze, wandelt das erstmal in zwei Channels um, beziehungsweise diese Rohdaten nimmt es sich und wandelt das in zwei Channels in ein Wave-Format, also beziehungsweise importiert das als Wave-Format. Zwei Channel 44K, also 44.100 Hertz. Und gibt das dann als RAW-Format mit Hilfe eines Kompressoreffektes. Da habe ich bei Einstellungen rumgespielt, die beste Einstellung für mein Mikrofon, damit also, wenn ich in ganz normal spreche, das auch ganz normal verständlich ist, waren dann minus 40 dB, minus 19 dB und 0,1 Sekunden Ansprechzeit. Und das leite ich dann mit Hilfe einer weiteren Pipe in das Programm T um. T, also T-E-E geschrieben, ist ein Programm, was mir ermöglicht, die Standardausgabe eines anderen Programmes als Standardeingabe für T zu verwenden, das wieder auf die Standardausgabe herauszugeben, aber gleichzeitig auch in eine oder mehreren Dateien hineinzuschreiben. Und das ist der ganze Trick. Da nämlich setze ich als Dateiname die Datei, die ich vorher mit MK-FIFO als Pipe, als explizite Pipe im Grunde genommen, als Pipe-Datei angegeben habe, hinein und leite halt dann eben das Signal, was von SOX rauskommt, einerseits in diese Pipe-Datei um, andererseits in LAME hinein, was mir dann automatisch meine MP3-Datei erzeugt. Dann, während eben das läuft, das LAME halt encodiert als MP3-Datei, wird gleichzeitig im Hintergrund mit dem Unzeichen, ist das Ganze verknüpft, mithilfe von CAT diese Pipe nochmal eingelesen von Anfang an. Ich habe jetzt hier CAT verwendet, weil das direkte Einlesen mit OGG-Encode von Pipe zu einer irgendwie kaputten OGG-Datei geführt hat. Jedenfalls lese ich das halt mit CAT, diese Pipe-Datei wieder ein. Und lege also wieder ein Pipe-Symbol und lege es um oder leite es um als Input für OGG-Encode, dass das dann wiederum in eine OGG-Datei konvertiert automatisch. Und so habe ich dann tatsächlich, so nehme ich dann halt meinen Podcast derzeit auf. Das, was ihr jetzt hier gerade hört, wird gleichzeitig in MP3 und OGG-Datei gespeichert. Nun könnte ich jetzt mein Skript noch erweitern. einfach ein Semikolon hinten dranhängen und dann noch, wenn ich ein Tagging-Tool habe, dann im Grunde genommen, wenn ich meine Aufnahme stoppe, soll dann automatisch mein MP3 und mein Ogg-Datei getaggt werden. Das geht halt nur, nachdem ich halt die Dateien komplett erstellt habe, die also voll sind. Und dann könnte ich, wenn ich denn lustig bin, auch mit FTP und ich ein FTP habe und meinen Zugangsdaten, die zwei Dateien auch einfach hochladen auf einen FTP-Server und dann auch direkt freigeben. Und so hätte ich dann im Grunde genommen die ganze Post-Production mir für diese MP3, für diese Audiodateien, für diese TechView-Podcast-Folge im Grunde genommen gespart. Ganz so faul war ich jetzt noch nicht. Ich mache also noch einiges manuell, das heißt, das Taggen mache ich noch manuell. Da müsste ich noch rausfinden, da müsste ich noch ein bisschen Skriptmagie spielen lassen, dass ich dann auch automatisch beispielsweise in mein Skript einfach reinschreiben kann, okay, das ist jetzt Folge so und so was, und dann schreibt er automatisch in den Tag halt Folge so und so was, und der Rest ist ja sowieso meistens bei einem Podcast gleich. Also das klappt sehr, sehr gut, und natürlich braucht man da einen schon sehr, sehr starken Rechner dafür. Eine schnelle Festplatte, SSD, wäre da zu empfehlen. Ich habe jetzt, glaube ich, 7200 Umdrehungen Festplatte in meinem Notebook und 8 GB RAM, da glaube ich, da brennt nichts an, das sollte eigentlich wunderbar klappen. Das Schöne, wenn man das so macht, jetzt könnte man natürlich behaupten, okay, der Vorteil von der Hardware oder von der Aufnahme auf Hardware ist, dass halt eben auch alles aufgenommen wird und Hardware ein bisschen zuverlässiger ist, es nicht abstürzen kann im Grunde genommen. Kann natürlich auch abstürzen. Der Vorteil bei der Hardware, früher war zumindest, wenn es abgestürzt ist, hat es zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo es abgestürzt ist, dann halt aufgenommen. Den Vorteil habe ich jetzt auch mit OggEncode und MP3, also LAME, habe ich den Vorteil auch. Wenn jetzt hier was abstürzen würde, hätte ich auf jeden Fall diese Dateien bis halt, glaube ich, eine Sekunde oder vielleicht 5 Sekunden, hätte ich das alles, was ich jetzt hier spreche, auch schon aufgenommen. Also das ist nicht tatsächlich ein wirklicher Nachteil. Und so könnte man tatsächlich mit vielleicht auch weiteren Effekten, die Sox ja so hat, eventuell tatsächlich auch ein ganzes Aufnahmestudio virtuell bauen, und halt mit Pipes muss man halt eine ganze Menge arbeiten und sich halt ein paar Skripte hier und da basteln, damit das Ganze wunderbar und schön funktioniert. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass man auch, wenn man tatsächlich Zeiten so ein bisschen genauer einhalten möchte, jetzt habe ich, glaube ich, jetzt gerade 12 Minuten und genau jetzt 45 Sekunden gesprochen. Da wäre natürlich die Möglichkeit zu sagen, auch mit diesen Pipes und diesem Skript, okay, nach 10 Minuten quatschen oder sowas kommt jetzt die nächste Sektion. Das wird dann automatisch ein Jingle oder sowas abgespielt, sodass der zu sprechen natürlich weiß, was jetzt abgeht, und natürlich auch jemand anderes weiß, was jetzt abgeht. Man könnte dann einen Countdown einbauen und so weiter und so fort. Also es lässt sich eine ganze Menge automatisieren. Wie bin ich jetzt auf die ganze Idee gekommen, das überhaupt zu automatisieren? Ich habe es am Anfang so ein bisschen noch erklärt, aber die Grundidee stammt tatsächlich aus einem Podcast, den ich gehört habe, der auf Englisch erscheint, nämlich Linux Outlaws. Dort hat einer der Podcaster hat das dort auch gemacht, hat dort ein kleines Skript angelegt, der das halt auch dieses Countdown runterzählt und automatisch einen Jingle abspielt für eben eine Sektion in eben diesem Podcast. Ist eine schöne, feine Sache für die Leute, die halt einen Podcast halt so machen, der immer gleich ist, macht das durchaus Sinn. Ich versuche ja so immer ein bisschen was Pep reinzubringen in meinen Podcast, weshalb mache ich das Ganze, weil das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. So finde ich zumindest. Also solche kleinen Einspieler kann man halt immer benutzen, immer gerne, und das macht halt eben den Reiz aus, das Podcasten so ein bisschen live, also ein bisschen mehr das Gefühl von Live und Realismus rüberzubringen. So, jetzt habe ich genug über, glaube ich, dieses Automatisieren vom Podcasten geredet. Ich werde das Skript auf jeden Fall hochladen. Ihr könnt das euch mal anschauen. Ihr könnt auch mal ausprobieren, ob es denn so klappt, wie es bei mir jetzt klappt, auch bei euch. Wenn ihr da Tipps habt, wie man das Ganze eventuell anstatt mit A-Record mit Par-Record machen kann, oder wie man das Ganze dann auch automatisch taggen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, da hat OggEncode ja auch ein Tagging-Feature und LAME hat da auch ein Tagging-Feature, wo man dann die Dateien auch direkt taggen kann. Und falls ihr da Lust habt, dieses Skript dann weiterzuschreiben, schon wieder fährt da ein Motorrad hinter mir quasi draußen vorbei. Es liegt wahrscheinlich an der Sonne, die hier draußen jetzt rumstrahlt, zumindest am Karfreitag, wo ich diese Aufnahme hier laufen lasse. Nun ja, also genug zu diesem ganzen Skriptgedönse und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und ob euch das gefällt und wie ihr die Idee im Allgemeinen findet. Ich könnte mir vorstellen, da eventuell ja das ein bisschen weiter auszubauen und dann vielleicht so als kleines Example-File, als kleines Beispiel-File für das Erstellen eines Podcasts dann mal reinzustellen, vielleicht so als kleines Projekt, vielleicht will da einer eine GUI zu basteln und so weiter und so fort. Da können wir ja dann eventuell drüber reden. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir haben ja letztens über Urheberrecht ein bisschen diskutiert. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt, weil das nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und da kam jetzt in der letzten Woche doch noch einiges auf, was jetzt das Urheberrecht und Diskussion angeht. Da gab es einige Diskussionen. Es gab einen Flyer, der vor Schulen verteilt worden ist für Eltern und für Kinder, wo das Verhalten im Internet und das Verhalten in Sachen Urheberrecht nochmal ein bisschen erklärt wurde. Zumindest sollte das so rüberkommen und es gab eine Riesendiskussion, dass das, was da drin steht, alles nicht so der Wahrheit entspricht und alles so ein bisschen Propaganda der Verwertergesellschaft ist, der Musikindustrie vor allen Dingen. Und dann gab es jetzt zum Ende der Woche auch noch die Aktion »Mein Kopf gehört mir«. Und das ist kein Scherz, das heißt wirklich so, wo 100 Prominente gegen die Piratenpartei wettern und gegen die Reformation des Urheberrechts, beziehungsweise da wird ja eine Vielzahl von Kommentaren, die abgegeben worden sind, lassen so den Anschein erschließen, dass viele Leute meinen, okay, Piratenpartei, die wollen das Urheberrecht abschaffen komplett. Und das ist einfach nicht wahr. Also, man will das Urheberrecht reformieren, das hat nichts mit Abschaffen zu tun, auch nicht mit de facto Abschaffen zu tun oder so, sondern es hat damit zu tun, dass es umgestaltet werden soll. Und das hat mich so ein bisschen, ja, erstmal hat mich das so ein bisschen aufgeregt, weil vor allen Dingen jetzt hier natürlich gegen eine relativ kleine Partei, Piratenpartei, jung, klein, erstmal eine Medienkampagne gefahren wird, weil das Ganze ja auch von Ex-Bild Zeitungschefredakteur Hans Herrmann quasi gemacht worden ist und der nennt tatsächlich die Piratenpartei die Partei der Diebe. Das ist ein Originalzitat und das ist halt wirklich schon richtig krass, muss man ganz ehrlich sagen. Das Ganze erschien im Handelsblatt unter dem Motto »Mein Kopf gehört mir« und das erinnerte ja natürlich auch an eine Aktion, die es bereits gab, die hieß, glaube ich, »Mein Bauch gehört mir« und da ging es um Abtreibungen und das ist also das so in Verbindung zu setzen mit so einem Spruch ist natürlich schon ein bisschen grenzwertig, würde ich mal sagen. Zum anderen ist natürlich auch ein bisschen grenzwertig, was jetzt da in diesem ganzen Gedönse rumsteht, in »Mein Kopf«. Ganz groß geschrieben, erinnert so ein bisschen, einer hat eine geile Illustration dazu gemacht an Mein Kampf, tatsächlich von der Aufteilung und dem, ja, von dem Schriftdesign würde das durchaus passen. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass halt tatsächlich 100 Schriftsteller, Unternehmer, Künstler und Politiker sich gefunden haben und das dann tatsächlich auch unterschrieben haben. Wobei mir nicht ganz klar ist, inwiefern man sich mit dem Parteiprogramm der Piraten auseinandergesetzt hat. Man hat ein kurzes Zitat verwendet, um halt eben die Piratenpartei zu zerreißen und das, was sie vorhat, sehr zu zerreißen. Beachtenswert bei dieser Kampagne ist, dass eben neben vielen Prominenten Schauspielerinnen wie Franka Potente, unter anderem aber auch Politiker wie zum Beispiel Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, also die unsere Justizministerin von der FDP, dass die sich dem quasi auch angeschlossen hat und das halt mit doch relativ harschen Worten gemacht hat, aber vor allen Dingen natürlich auch der Ex-Bild Zeitungschefredakteur Hans-Hermann Tetje, der hat das wirklich tatsächlich auf die Spitze getrieben mit solchen Worten wie: Wer im Internet klaut, der stiehlt. So einfach ist das. Die Piraten könnten ihr bisher ziemlich nutzloses Dasein sinnvoll entwickeln, wenn sie ihren Anhängern einen belastbaren Eigentumsbegriff vermitteln würden. Andernfalls werden sie sehr schnell einen neuen Namen bekommen: Partei der Diebe. So hat er sie dann tatsächlich genannt. Das war das Originalzitat von Hans-Hermanns Tetje. Ich finde das natürlich ein bisschen übertrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist ja nicht so, dass die Piratenpartei das Stehlen im Internet, wobei natürlich Stehlen als Begriff ja sowieso schon, also Diebstahl ist es ja nicht. Wenn ich eine illegale Kopie mache, dann ist es kein Diebstahl, weil ich es ja keinem wegnehme in dem Sinne, sondern nur eine illegale Kopie mache. Und ich habe es ja auch schon letztes Mal aufgedröselt mit dem ganzen Urheberrecht, dass das nicht mit Eigentumsrechten vereinbar ist, das Immaterialgut, also ein Lied, was ich geschrieben habe, und das kopiert mir einer illegalerweise, meine MP3-Datei oder sowas, dann ist es halt eben immer noch da, meine MP3-Datei auf meiner Platte. Die hat nur eine, in dem Fall gestohlen, beziehungsweise geraubt oder illegal kopiert, in dem Sinne, dass ich jetzt die Einnahmen, die ich normalerweise hätte dadurch machen können, dass ich dieses MP3-Datei dann verkauft hätte, dass ich das dann nicht reinbekomme. Aber insgesamt gesehen halte ich das dann doch schon ein bisschen für grenzwertig, was da gelabert wird, und man muss ganz einfach sagen, dass die meisten der Prominenten, die dann dort ihren Senf dazugeben, sich das Parteiprogramm der Piraten nicht angeschaut haben. Also das merkt man richtig, wenn sie darüber reden, dass das alles nur so Klischees sind, die sie dann bedienen oder versuchen zu bedienen und dadurch halt versuchen, irgendwie eine Stimmungmache gegen die Piraten zu machen. Das Interessante ist dabei, dass auch die Leute im Netz das zumindest genauso sehen wie ich jetzt, dass das im Grunde genommen nichts bringt. Außer, dass die Piratenwähler eventuell oder die Piratenwählerschaft dann noch zunehmen wird, weil halt eben so eine Kampagne durchschaut wird. Also es wird quasi deutlich durchschaut, dass da Parteien dahinter sind, die Angst haben jetzt von den Piraten, und dass die dann halt versuchen, die Piratenpartei da fertig zu machen. Das heißt, hier geht es tatsächlich nicht so sehr um Urheberrecht, sondern es geht halt da tatsächlich darum, dass so eine Partei wie die Piratenpartei, die neu, frisch, mit neuen, frischen Gedankengut daherkommt, dass man da Angst vor hat. Man hat, also die Etablierten haben Angst davor, man hat immer Angst vor was Neuem, was Frischem, was Ungewissen, und das äußert sich ganz deutlich halt auch in dieser Sache. Ich glaube nicht, dass sie sich tatsächlich um Urheberrecht und so weiter kümmern oder so stark kümmern, weil dann würden zumindest dann auch kritischere Stimmen zu hören sein bei diesem Ganzen, und vor allen Dingen Leute, die sich dann differenziert mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen. Es ist natürlich so, dass die Piratenpartei ein Konzept vorgelegt hat, wie das Ganze funktionieren soll. Das muss nicht das richtige Konzept sein. Das muss nicht das Konzept sein, was mir unter anderem auch gefällt, aber es ist zumindest ein Konzept, das mir klar deutlich sagt, das Urheberrecht soll reformiert werden. Wie es dann nun reformiert werden soll, darüber lässt sich natürlich dann bekanntlich streiten, aber dass es reformiert werden soll, das wird ja von den 100 Prominenten das wird abgestritten, dass es reformierbar oder reformierfähig oder als dass es fällig ist, das zu reformieren. Das wird halt abgestritten, und das ist, glaube ich, das, was eben nicht der Fall ist, sondern man sieht ganz deutlich an dem Beispiel, auch an meinem Beispiel von letzter Woche, was ich ja deutlich erläutert habe, dass eben dieses Urheberrecht, so wie es jetzt existiert, zu Problemen führt, hier und da, und deshalb auch eben reformiert werden muss. Wenn ich darüber überlege, wie das jetzt denn war. Das Urheberrecht wurde ja in ganz kleinen Teilen, damals als MCs rauskommen, damals als CDs rauskamen, wurde das ja auch reformiert, indem man beispielsweise Abgaben eben auf CDs bezahlt hat, im Grunde genommen, oder auf CDRs. Also das ist ja, glaube ich, man bezahlt ja Abgaben für Kopien daran, Steuern im Grunde genommen. Und das hat man halt eben, da hat man auch das Urheberrecht nicht direkt vielleicht, aber man hat zumindest auf ein neues Medium reagiert und die Möglichkeit, dass man mit diesem Medium dann Kopien erstellen kann. Auf das Internet hat man momentan bisher in Sachen Urheberrecht oder anders wie irgendwie als ein neues Medium nicht reagiert. Das Interessante bei dem Internet ist, dass es halt nicht ein Medium, ein physikalisch anfassbares Medium ist, sondern ein virtuelles Medium ist. Und deshalb, glaube ich, tun sich Politiker da so ein bisschen schwer, dann das irgendwie anzupassen, beziehungsweise vernünftig ja zu besteuern oder irgendwie was Vernünftiges draus zu machen. Bei physikalischen Sachen kann man es ja besteuern, kann man sagen, okay, die CD lege ich 15 Cent nochmal drauf, damit ich dann eine CDR kaufen kann oder eine DVDR oder sowas. Aber beim Internet wird das momentan noch nicht so gesehen, weil das Internet als großes Unbekanntes eben kein physikalisch anfassbares Ding ist, sondern halt was Virtuelles. Und das ist halt für viele Politiker so ein bisschen schwarze Magie. Und so behandeln sie das Ganze auch. Und deshalb ist auch eben natürlich auch die Vorgehensweise eine andere, denn hier muss man natürlich dann so vorgehen, dass man halt eben, wenn man es nicht anfassen kann, man halt eben etwas ändern muss, was man anfassen kann. Und das wäre jetzt so ein Gesetz, wie beispielsweise das Urheberrechtsgesetz, das dann halt eben angepasst werden muss, so dass das, was im Internet heutzutage millionenfach, milliardenfach gemacht wird, dann auch nicht kriminalisiert wird. Weil ich stelle mir mal vor, wie das momentan mit der Presse aussieht. Da sieht es ja momentan so aus, dass der eine vom anderen immer abschreibt und das möglichst, wenn das online ist, dann sowieso. Oder beispielsweise selbst hochgradig anerkannte Nachrichtenprogramme oder Nachrichtensendungen wie die Tagesschau oder wie die Heute-Sendung neigen ja dazu, auch ja, Dinge aus dem Internet, Videos aus dem Internet ohne Quellangabe einfach zu übernehmen, was zumindest bei den Videos, die eben unter einer Creative Commons Lizenz stehen, mit Namensnennung, dann natürlich einen Rechtsbruch darstellen, eine Urheberrechtsverletzung darstellen und bei allen anderen Videos dann zumindest fragwürdig sind. Und das wird ja dann auch online verteilt, es wird ja in der Videothek, in der Mediathek hochgeladen und dann kann man sich die Tagesschau mal anschauen mit den eben YouTube oder von anderen Quellen irgendwie besorgten Videos aus dem Internet. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das Problem nicht ein Problem ist von einer kleinen Gruppe von sogenannten Raubkopierern, die dann alles umsonst haben wollen, sondern dass es ein allgemeines auch Medienproblem ist, wie man halt eben mit dem Urheberrecht im Zeitalter des Internets umgeht. Und da muss es halt eben eine Reform geben. Also es gibt halt nur zwei Wege, die man machen kann. Es muss auf jeden Fall eine Reform geben und es gibt halt zwei Richtungen, in denen man gehen kann. Das eine ist halt, noch restriktiver zu werden, die bisher bestehenden Sachen noch fester zu zementieren oder noch weiter auszudehnen aufs Internet und dann halt eben eventuell in Kauf zu nehmen, dass Kreativität darunter leiden könnte. Und die andere Variante ist halt eben, dass man das ein bisschen offener im Internet zumindest gestaltet, dadurch eventuell mehr Freiheiten auch für Kreativität und kreative Leute lässt. Ich spreche da zum Beispiel das Remixing an, was ja ein sehr, sehr beliebtes, eine beliebte Sache geworden ist, gerade bei YouTube und Co., dass man zwei Songs nimmt oder drei, vier, fünf Songs nimmt und dann die zusammenmischt und was Neues draus macht oder Video oder beides, also Video und Musik dann nimmt und dann zusammenmischt und was Neues daraus macht. Das hat natürlich auch schon eine kreative Schaffenshöhe, die aber natürlich auch nur durch das Internet in dem Sinne zur Verbreitung finden kann und dann auch in dem Sinne zur Anerkennung finden kann, weil es halt eben im Internet möglich ist, sowas zu machen, also verschiedene Videos sich anzuschauen und die dann relativ einfach auch durch die technischen Neuerungen, die wir heutzutage haben, durch den Luxus der Technik, den wir heutzutage haben, dann überhaupt möglich ist, das Ganze einfach auch zu nutzen, so wie wir es denn wollen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass zu Kreativen sicherlich auch, wenn man überhaupt von Kreativen reden möchte, neben Musikern, Autoren, Filmherstellern, Regisseuren, dann natürlich auch Softwareentwickler gehören und deren Software natürlich auch eine Art kreatives Arbeiten, eine Art kreatives Erstellen ist. Wobei natürlich die Frage ist, inwiefern oder wo fängt Kreativität überhaupt an? Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Frage, die sich eventuell auch lohnt, nochmal neu zu diskutieren. Aber zumindest in Sachen Software würde ich jetzt auch einmal von Urhebern zumindest reden, wenn nicht von kreativen Leuten. Wobei natürlich jetzt zum Beispiel mein Trick mit diesem ganzen, zumindest würde ich mal das auch als kreative Nutzung meines Computers oder meines Systems mit dieser Aufnahme hier zum Beispiel bezeichnen, weil ich ja Anfang der Sendung besprochen habe. Es gibt also diese zwei Richtungen, die ich so sehe. Die bergen natürlich immer große Gefahren. Die eine Gefahr, wie gesagt, bei der restriktiven Haltung oder der restriktiven Richtung ist tatsächlich, dass man sowas wie Remixing, also neue kreative Ideen, neue kreative Herangehensweise eventuell blockiert oder gar ganz verhindert. Andererseits dann natürlich das alte Bestehende weiterhin stärkt. Das alte Bestehende hat aber auch einige Krankheiten, wie beispielsweise halt diese, ja, ich will schon fast sagen Bailout-Verträge, also Verträge, wo man sich bis auf die Unterhose, der Urheber bis auf die Unterhose quasi auszieht, alle Rechte abgibt und so weiter und so fort. Also wo der Rechteverwerter im Grunde genommen den Urheber ausbeutet und nicht nur den Urheber, sondern dann natürlich auch den Konsumenten. Das ist halt eben eine Krankheit des bisherigen Urheberrechtssystems und die würde dann natürlich nicht ausgemerzt, die würde weiterhin ein bestehendes Problem sein. Wenn wir jetzt von der anderen Richtung, der etwas liberaleren, der freiheitlicheren Richtung gehen, also etwas freier zu gestalten, beispielsweise das Herunterladen zur nicht kommerziellen Nutzung von Audiodateien legalisieren würde oder zumindest nicht kriminalisieren würde, also dulden würde, das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn man das dulden würde, dann könnte man, und wenn man beispielsweise andere Sachen im Urheberrecht dann ändert, dass Remixing zum Beispiel erlaubt wird und so, also etwas freiheitlicher, nicht restriktiv dran geht, dann hat man halt eben dieses Remixing, erlaubt man halt eben neue kreative Ideen freien Lauf zu lassen. Man erlaubt eventuell neuen kreativen Leuten, die beispielsweise sich auch vielleicht illegalerweise einen Song irgendwo runtergeladen zu haben, diesen Song als Inspiration zu nehmen, eventuell, weil der Song so gut ist oder der Text einem auf eine Idee bringt, dann einen weiteren coolen Song oder ein Gedicht oder irgendwas Geniales zu schreiben, was halt eben auch andere Leute dann berühren könnte. Oder noch besser eine Idee, die man irgendwo vielleicht sich im Internet in einem PDF oder sowas angeschaut hat, oder gerade bei Bildungseinrichtungen ist es ja so, dass vermehrt jetzt ja auch auftreten, die GEMA auftritt zum Beispiel und dann Gebühren haben möchte für St. Martins Lieder oder sowas, die einfach, sagen wir mal, ein Kulturgut sind und eigentlich der Allgemeinheit gehören sollten und nicht irgendwie, ja, die Kinder sollen noch nicht ausgebeutet werden. Das ist also im Kinder, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist auch wieder eines der Krankheiten des aktuellen Systems. Die könnte man eventuell dann da mit diesem liberalen Ansatz lösen und so ein bisschen, ja, erneuern. Und dann könnten halt neue, interessantere Sachen passieren, weil wir müssen natürlich eines beachten, wenn wir über Urheber, wenn wir über kreative Leute sprechen. All diese Urheber, all diese kreative Leute, die stehen natürlich auf Schultern von Giganten. Also auf Ideen, die andere vor ihnen schon hatten, auf denen sie auch aufgebaut haben, auch wenn sie nicht immer alles zugeben wollen. Gerade im Musikbereich gibt es sowas, im Filmbereich gibt es sowas massenhaft. Es gibt eine sehr gute Reihe, die nennt sich Everything is Remix. Ich glaube, 4 Teile sind es mittlerweile, wo dann ganz explizit und ganz genau gezeigt wird, was denn tatsächlich hier so interessant an oder ja interessant an den kreativen Leuten ist und wo Überschneidungen zu finden sind zwischen aktuell kreativen Leuten, Künstlern und dessen Kunstwerken oder dessen Werken im Allgemeinen und den Werken, die es halt schon mal gab. Und dann sind halt sehr viel Überschneidungen, sehr viel Inspiration, sehr viel Ideen oder man sieht ganz klar, wo die Ideen herkamen. Und das ist halt eine Sache, die sich überall findet, auch in der Literatur findet, die sich in der Software findet, die findet sich halt überall, dass man halt auf Ideen von anderen Leuten einfach aufbaut und was Neues entwickelt und das natürlich dann auch der Allgemeinheit dienen kann. Und das ist, glaube ich, ein Wert, den wir nicht gerade jetzt im 21. Jahrhundert in der Wissensgesellschaft nicht unterschätzen sollten. Wir reden ja immer von Wikipedia. Sagen wir mal, vor 40, 50, 60 Jahren wäre Wikipedia so nicht möglich gewesen. weil eben ein Monopol auf Wissen bestand und Leute halt nicht gedacht haben, dass halt eben Wissen frei zugänglich sein sollte für jeden, für jedermann und jeder Frau, sondern man musste es bezahlen. Jetzt haben wir es gemerkt, im Zeitalter des Internets mit diesem neuen Medium ist es möglich, Wissen für alle kostenlos zur Verfügung zu stellen oder halt ohne große Kosten zur Verfügung zu stellen. Natürlich kostenlos ist es nicht, weil Wikipedia tatsächlich die Server bezahlen muss. Das wird teilweise durch Spenden bezahlt, also Geld muss immer irgendwie da sein und es muss halt immer Leute geben, die natürlich dann sich bereit erklären, so eine Enzyklopädie zu erweitern, ihren Senf beizutragen, sagen wir mal so. Dass es aber funktioniert und dass es sehr gut funktioniert, das zeigt ja die Wikipedia ganz, ganz deutlich. Dass es nicht immer das Beste ist, als einzige Quelle irgendwie herzuhalten. Das ist natürlich wieder was anderes. Das ist die auch wieder eine große Gefahr des Internets, wenn man halt ein Monopol hat oder nur eine Quelle hat, dass man eventuell dann Mist macht oder Mist baut. Aber das ist halt eine Gefahr, die mit dem Internet natürlich verstärkt auftritt durch die starke Vernetzung, aber kein Novum ist, wenn wir mal überlegen, was die Zeitungen alles machen. Die eine schreibt vom anderen ab. Das ist halt fast gleichgeschaltete Presse. So hat das, glaube ich, vor kurzem jemand genannt, und das ist halt das, was so ein bisschen ja die Gefahr ist oder die Gefahr sein könnte, wenn wir über ja, freies Wissen, freien Zugang und so weiter diskutieren, dass das alles vielleicht ein bisschen zu einheitlich wird und dass das klare Abgrenzen von einer Gegenmeinung oder sowas eventuell fehlen könnte. Aber worauf ich dann jetzt tatsächlich hinaus will, ist ganz, ganz ehrlich, wir wollen alle nicht, und da würde ich jetzt mal sagen, die Piratenpartei auch nicht, das Urheberrecht abschaffen. Wir wollen, dass Künstler entlohnt werden. Wir wollen kein extremes Urheberrecht, das uns sehr stark einschränkt, das Kreativität einschränkt. Wir wollen kein komplett liberales, das wir machen können, runterladen und hochladen können, was wir wollen im Internet, ohne auf das Urheberrecht zu achten. Darauf wollen wir nicht hinaus, sondern wir wollen tatsächlich, dass man halt tatsächlich fair mit den potenziellen Kunden, aber auch fair mit den Urhebern umgeht. Und ich glaube, das fair mit dem Urheber umgehen ist das, was momentan mit dem Urheberrechtgesetz, gerade für Urheber, die vielleicht nicht so berühmt sind, die vielleicht noch klein sind, die vielleicht groß werden wollen, die vielleicht das Potenzial haben, groß zu werden, das wollen wir diesen halt auch ermöglichen, ohne dass sie von den Rechteverwertern halt bis auf die Unterhose ausgezogen werden. Das ist halt also nicht das, was wir wollen. Und das muss halt eben geändert werden. Das spreche ich jetzt als wir. Das wir bezieht sich dann als vielleicht so ein bisschen auf den jüngeren, den Generationsstand von Leuten bis 30, 40, 50 eventuell, die halt eben sich so ein bisschen dieser destruktiven Debatte entziehen wollen, die so ein bisschen eine konstruktive Debatte endlich führen wollen und eine inhaltliche Debatte. Also dieses mein Kopf gehört mir oder so solche Propaganda eigentlich inhaltslosen Hüllen, die Worthülsen, die einfach da reingeworfen werden, um halt ein bisschen so einen verbalen Kampf herbeizurufen, ist doch eigentlich Blödsinn. Das bringt doch keinen weiter. Das ist wie Krieg führen, halt nur verbal halt. Und das hat einfach keinen Sinn. Man muss sich endlich um die Inhalte kümmern, man muss sich endlich darum kümmern, was man eigentlich will, und man muss sich endlich auch ein bisschen einlesen. Was sagt der andere? Oder mal ein bisschen reindenken, was ist die Befürchtung der Urheber, die jetzt zum Beispiel hier unterschrieben haben? Was sind deren Vorurteile? Kann man diese Vorurteile entkräften? Mithilfe natürlich von Programmen. Was ist die eigene Botschaft? Was will man eigentlich erreichen? Gerade, glaube ich, so eine Piratenpartei muss das auch machen. Was will man eigentlich erreichen? Was ist die Botschaft? Und muss die dann so klar wie möglich auch nicht nur im Internet, nicht nur im Parteiprogramm, sondern auch verbal. Und das hilft eventuell auch manchmal, das verbal genau zu erklären, sodass der einem gegenüber sitzt, das dann besser verstehen kann. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. In Sachen Urheberrecht werden wir sicherlich noch einiges hören, werden wir einiges noch mitkriegen. Bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe, dass die ganze Ebene, diese Diskussionsebene sich jetzt versachlicht und dass das Ganze jetzt nicht so oberflächlich bleibt und dass das Ganze tatsächlich dann auch eine Ebene tiefer rutscht. Ja, das war's zu diesem ganzen Thema. Wir sind quasi jetzt schon durch. Es gibt noch eine kleine Technik-News, die ich einschieben wollte. Es gibt eine aktuelle KDE SC482-Version, die rauskam jetzt gerade zum April. Also die April-Variante ist draußen und die hat einige hübsche Fehlerbereinigungen, Fehlerfixes. Beispielsweise wurde der Dolphin an einigen Stellen und Enden gefixt. Carwin wurde gefixt, wurde noch schneller gemacht und vor allen Dingen wurde für die Leute, die Nepomuk nicht so mögen, also diese semantische Dateisuche. Dort wurde auch einiges an der CPU-Belastung gearbeitet und getüftelt, so dass das Ganze jetzt noch performanter läuft und das System weniger ins Stocken gerät. So, das war's im Grunde genommen auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem hübschen experimentellen Aufnahmeset, was ich hier jetzt laufen habe. Ich werde alle Links, das Skript selber auch nochmal dranhängen zu den Themen, die es heute gab. Eine kurze, knackige TechView-Podcast-Folge, ein bisschen wieder was viel diskutiert, ein bisschen was spontan aufgenommen. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Und ja, feiert noch schön Ostern, falls ihr das am Sonntag schon hört. Und ansonsten, ja, noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Perfekt, hat auch geklappt. Das Schöne bei dieser Aufnahme ist, dass wenn ich die Aufnahme starte, sehe ich immer noch nicht nur die SOX-Infos, sondern ich sehe auch noch das Encoding-Fensterchen oder das in der Konsole noch dieses gerade aktuelle Encoding, die Encoding-Rate und so weiter und so fort von OKEncode und sehe dann auch die Zeit, die aktuelle Zeit, die ich jetzt verplappert habe. Es waren jetzt knapp 42 Minuten und also ab jetzt und ja. Ich denke mal, für so eine Osterfolge, die im Grunde genommen ziemlich unvorbereitet war. Also das erste Thema war ein bisschen vorbereitet, das zweite Thema war halt nur ein bisschen, wieder so ein Aufregerthema, wo ich ein bisschen viel gequatscht habe. Aber so richtig vorbereitet war jetzt diese Folge nicht. Ich hoffe, das hat man nicht rausgehört. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu sehr verplappert und so. Ja, das war's für dieses Outtake und ja, viel Spaß noch. Sucht schön Eier.